Erst neuerdings erschließt eine perspektivenreiche Annäherung an das Werk des vermeintlichen Trivialschriftstellers erstaunliche Dimensionen. Psychologische und ideologiekritische Interessen kommen dabei ebenso zu ihrem Recht wie formal-ästhetisch literaturgeschichtlich orientierte Ansätze. Scheinbar hochgestochene Worte, wenn es um Karl May geht. Man kann das alles, wie der May-Experte Viktor Böhm, auch in einem einzigen Satz sagen. Eines seiner größten Verdienste liegt darin, dass er mit dem Schwung des Kolportageschreibers seine auf viel höherer Ebene spielenden Reiseabenteuer verfasst hat. Und einer, dem man Karl-May-Lektüre nicht zutrauen würde, nämlich Hermann Hesse, hatte bereits 1919 in der Berliner Vosschen Zeitung notiert: Er ist gar kein Macher, sondern von einer geradezu verblüffend naiven Ehrlichkeit. Er ist der glänzendste Vertreter eines Typs von Dichtung, der zu den ganz ursprünglichen zählt und den man etwa Dichtung als Wunscherfüllung nennen könnte. Tiefschürfende Analysen hin, hochgelehrte Deutungen her. Heute, über ein Menschenalter nach seinem Tod, ist Karl May mit einer Rekordauflage von 60 Millionen noch immer der meistgelesene deutsche Autor. Allein in den letzten 25 Jahren wurden seine Reiseerzählungen mehr als 400 Mal übersetzt. Was das heißt, zeigt der Vergleich. Die in dieser Reihenfolge nächstplatzierten, nämlich die Gebrüder Grimm mit ihren Märchen, Goethe, Brecht und Thomas Mann mit ihren Werken, kamen im gleichen Zeitraum lediglich auf 200 bis 300 Übersetzungen. Trockene Zahlen, hinter denen die Tatsache steht, Karl May rangiert seit einem Jahrhundert an der Spitze aller Bestseller. Ungeachtet der Meinungen, die ihn in den höchsten Himmel hoben und jener Urteile, die ihn in Grund und Boden verdammten. Man hielt ihn für einen Jugendverderber und zugleich für den letzten Großmystiker der deutschen Literatur. Man sah in ihm einen begnadeten Jugendbuchautoren und verwarf ihn als eine Ausgeburt des Imperialismus. Man nannte seine Bücher verächtlich, Lesefutter für die ewig Unmündigen und pries ihn als einen Märchenerzähler wie aus Tausend und eine Nacht. So viele Stimmen, so viele Ansichten. Niemand aber konnte es bestreiten. May war souverän, was Spannung anging. Die Zweifel auf häufig Haarsträubendem wurden weggefegt, weil es eben hinreißend geschildert war. Wer je die Korrekturen seiner Bände zu lesen hatte, wisse, wie schwierig es sei, auf Fehler zu stoßen. Unversehens werde man selber von der Handlung gepackt, so ein Verlagslektor. Zuckmeier, lebenslanger Karl-May-Fan, der seine Tochter spontan Winnetou taufen ließ, umriss es kurzerhand in drei Sätzen. Die Ich-Form der meisten Erzählungen ist ein Teil ihrer ungeheuren Wirkung. Es wird dadurch etwas erreicht, was das Geheimnis der wahren lebendigen Wirksamkeit jeder Dichtung ausmacht. Die unmittelbare Identifikation des Lesers mit seinem Helden. Dieses Ich im Orient, der unschlagbare Kara Benemsi, im Wilden Westen der unvergleichliche Old Shatterhand, ist die Verkörperung des Übermenschen schlechthin. Ritter ohne Furcht und Tadel. Ein Idealbild zusammengesetzt aus dem Nonplusultra menschlicher Eigenschaften. Zu schön, um wahr zu sein. Keiner hat es treffender skizziert als ehedem der May-Kenner Forst Battaglia. Ein Held, frisch, fromm, fröhlich, frei. Deutsch also, wie der Turnvater Jahn. Doch zugleich fremden Völkern gegenüber duldsam wie Stefan Zweig. Strahlend wie Lohengrin, belesen wie Maximilian Harden, gelesen wie Emil Ludwig, wandernder Philosoph wie Kaiserling, unerkannt wie Harun al-Rashid, stark wie Herkules, klug wie Sherlock Holmes, tapfer wie der Graf von Monte Cristo, unverwüstlich wie eine Wertheimkasse und lustig wie die fliegenden Blätter.